Borussia Dortmund im Angriff. Mit Redder, der sich jetzt mit nach vorn wagt, der linke Verteidiger. Aber schlecht abgespielt, schlecht abgespielt. Der Angriff der Dortmunder ist nicht explosiv genug, er ist noch zu zögernd. Er ist immer noch im selben Augenblick, da er nach vorn stürmt, mit auf die Rückwärtsrichtung bedacht. Man will sich keine Blöße geben, man traut sich nicht so recht nach vorn, denn man weiß, dass die Brandungswoge der Liverpooler Angriffsspieler gefährlich ist und dass sie leicht eine entblößte Deckung aufreißt, überspült und zur Torflut werden kann. Die Tribünen sind besetzt und die Haupttribüne, die sich über uns wölbt, ist vorwiegend von Dortmunder Schlachtenbummlern besetzt, während der größte Anhang des FC Liverpool drüben auf den Stehplätzen und in der Kurve steht. Auch das ist vielleicht ein Zeichen und ein Ausdruck des Wirtschaftswunders, denn die Dortmunder haben hier fast alle Tribünenkarten aufgekauft. Jetzt Möglichkeit für Borussia, die GL schießt da, da, da. Sechs Engländer schauen sich ratlos an. Sechs Engländer wissen nicht, was geschehen ist. Ich sagte Ihnen eben, Ideen muss man haben. Und diese Idee hatte die Borussia. Und just mit dem kleinen Kurat und mit dem Redder, just mit den beiden, die ich eben angesprochen habe. Über Emmerich lief der Ball und ein blitzschneller Pass, ein kluger Pass von der Emma zu Sigi Held. Und als man die Emma deckte, da schoss Sigi Held das Tor, das zum 1:0 für die Borussia eingeschlagen hat. Aber Gegenzug mit Stevenson. Wieder ist der FC Liverpool da, greift an mit dem Linksaußen Thompson. Thompson, immer wieder Thompson und der Rechtsaußen Callaghan. Das ist die Flügelzange, die ist gefährlich. Möglichkeit jetzt für den FC Liverpool. Und als St. John hochspringt, da sind wie die Torpedos mit ihm oben, Ciliax und Redder. Und drei Mann fliegen durch die Luft. Der Ball geht ins Tor aus. Jetzt Möglichkeit für Liverpool, Schuss, Tor! Und die deutschen Spieler zeigen auch auf den Linienrichter, der vorher gewinkt hat. Aber diesmal lässt Herr Pierre Schwind sich nicht beeindrucken. Und denn nun ist das Spielfeld überflutet von englischen Schlachtenbummlern. Ganz Liverpool ist heruntergestürzt auf die Spielfläche. Was das soll, weiß natürlich kein Mensch. Es steht 1:1 nach einem Abseitstor. Ich nahm diesen Ball gar nicht ernst, den Hönz ins rechte Toreck drückte. Auch der Linienrichter hatte abseits gewinkt, aber Pierre Schwind lässt diesen Treffer gelten. Da sind noch die Reste der Schlachtenbummel auf dem Spielfeld zu sehen, zerrissene Spruchbänder. Wenig diszipliniert diese Anhänger vom FC Liverpool, die sogar den Ball mit vom Spielfeld nahmen und ihn jetzt großmütig wieder hereinspielen. Einwurf für den FC Liverpool mit dem rechten Verteidiger Lawler. Der überlässt aber den Ball dem halblinken Smith, dem beweglichen 4-2-4. Mit in der Abwehrkette spielt. 4-3-3 könnte man sagen oder 5-3-2. So haben die Briten in der ersten Halbzeit auch schon einmal gespielt. Sie versuchen durch ihr variables Spiel die Dortmunder auseinanderzubringen, aber das haben sie bis jetzt noch nicht geschafft. Das Spiel ist jetzt hektisch geworden, ist zerfahren, ist nicht mehr gut in diesen Augenblicken. Es ist aber umkämpft. Jeder Zentimeter dieses Rasens ist umkämpft. Und jede Mannschaft merkt jetzt, wie teuer jeder Quadratmeter im Hampton Park verkauft wird. Teurer jedenfalls auf der Hohe Straße in Köln. Und teurer sicher auch als auf dem Boulevard einer Weltstadt. Und ein Steilpass gespielt zu Sigi Held. Held an der Mittellinie stehen, sucht einen Nebenmann, sucht jetzt Schmidt, sucht Sturm, sucht Held, sucht Emmerich. Da ist Emmerich. Emmerich läuft durch, aber er kommt nicht an den Ball. Kommt nicht an. Jetzt hat er ihn. Dreht eine Kurve und schießt direkt flach gegen das Tor. Oh, Lorenz fällt auf beide Knie. So, als ob er die Sonne anbeten wollte. Die Sonne, die in diesen Augenblicken natürlich nicht mehr da ist und durch Tiefstrahler ersetzt wird. Angriff. Jetzt Steilpass. Zu Held gespielt. Rönnjes wieder da mit Spreitschritt. Wenn er die Beine auseinanderklappt, dann sieht das so aus, als ob ein Fotograf sein Stativ entwickelt, als ob er es auseinanderspreizt und auf das Spielfeld stellt. Kurat bringt den Ball aus der Gefahrenzone, spielt zu Schmidt, Schmidt auf den rechten Flügel hinaus zu Libuda. Libuda lässt sich von Rondies angreifen, umdribbelt diesen, spielt sehr schön herein. Aber da war, warum war jetzt die Geld nicht mitgelaufen? Warum eigentlich nicht? Denn das war doch schön gemacht von Libuda. Spiel ist aus. Die Mannschaften gehen gleich in eine strapaziöse 2x15 Minuten Verlängerung. Ein Dortmunder Spieler liegt auf dem Boden und ist verletzt. Ich weiß nicht, wer es ist. Angriff vom FC Liverpool. Und da ist Redder und schlägt den Ball aus der Gefahrenzone heraus. Aber nicht weit genug. Byrne. Byrne rückt gegen das Dortmunder Tor. Spielt ab zu rechts außen. Callaghan in Linksaußenposition. Vor das Tor. Gefährlich. Gefährlich jetzt. Gefahr. Wer ist da? Zyliak ist da und spielt in die Hände von Torwart Tilkowski. Nicht in diesem Augenblick können die Pfleger in dieses hektische Getaumel auf dem Spielfeldrand einlaufen und den Mann aus Dortmund pflegen. Warum jetzt die Engländer pfeifen, warum die Liverpooler pfeifen, ist mir so rätselhaft wie eine Kreuzworträtselaufgabe mit 27 waagerechten und 40 senkrechten. Periodisch sind die Angriffe der Borussen und der Liverpooler. Es gehört ihnen immer eine ganze Zeit. 5, 6, 7 Minuten, dann sind die anderen wieder dran. Aber Smith hat bei diesem Angriff, der von Paul gestartet wurde, die Sohle auf den deutschen Stopper gesetzt. Und das gibt natürlich einen Freistoß. Wieder Möglichkeit, Sigi macht ein Tor. Er hat es nicht gemacht, aber jetzt hat der Libuda die Chance. Der Ball, Tor, der Ball ist im Netz, der Ball ist im Netz, der Ball ist im Netz. Ergreift die Gelegenheit aus 30 Metern, hebt er den Ball mit dem rechten Fuß hoch gegen das Liverpooler Tor. Der Ball senkt sich unter dem Querbalken herunter und Rangit, der riesige Stopper der Liverpooler, rast mit dem Ball voll ins Netz hinein. Und jetzt stehen sie da, haben die Arme schwer atmend in die Hüften gestützt, sind unter diesem Eindruck völlig deprimiert im Augenblick, aber wir kennen die Engländer. Wir kennen diese Kampftruppe von Anfield Road. Sie wird weitermachen, sie wird nicht klein beigeben. Es steht 2-1 für den deutschen Pokalsieger. Borussia Dortmund greift an über den rechten Flügel, aber dort stehen die Liverpooler wieder. Sie drücken, sie drängen, sie schnüren die Dortmunder ein, werfen sie wieder zurück bis an den eigenen Burggraben. Dort wird die Burg bestürmt, in der jetzt Tilkowski ist, in der er wacht. Hätten sie doch eine Zugbrücke da, die sie hochziehen können vor diesem Angriff, vor diesen Angriffswogen der Liverpooler, die jetzt wiederkommen durch die Mitte. Da stehen wieder zwei, das Milne, der Linksaußen bietet sich an, Rondiz ist da, Kinder, nur kein Tor mehr. Meine Damen und Herren, mein Stuhl ist zu einem glühenden Ofen geworden, ich sitze hier auf einer Herdplatte, wie auf Kohlen. Ist es denn die Möglichkeit, gibt es den größten deutschen Fußballtriumph seit Bern, seit 1954, können wir einen Europapokalsieger stellen? Wird der deutsche Fußball so jetzt etabliert in Europa, dass er unter den ersten fünf, unter den besten der europäischen Haute Volée steht, dass er sich jetzt in einem Atemzug nennen darf mit Real Madrid, Benfica Lissabon, Inter Milano und wie die großen Mannschaften dieses Kontinents heißen. Viele sind es ja nicht, die sich nennen dürfen, einmal Pokalsieger gewesen zu sein. Aus, aus, aus, es ist soweit, es ist soweit. Die Borussia hat es geschafft. Die Borussia ist Pokalsieger.